Leben hast du gedacht. Jetzt wurdest du ausgelacht für einen Traum, den du immer wolltest. Es war nicht weit, du warst nah dran, doch immer fest daran geglaubt. Doch immer fest daran geglaubt. Wir hatten Träume, fest wie ein Siegessinn, aus seinem Leben zu fliehen. Wir hatten Träume, fest wie ein Siegessinn, aus seinem Leben zu fliehen. Denn Wörter reichen, die dir sagen, was ist richtig, was ist falsch. Glaubst du sicher an den bösen Teufel?